Johnny Bexon. Erinnern Sie sich an mich? Allerdings. Dachte ich mir. Was erlauben Sie sich, ein wohlanständiges Haus um 3:30 Uhr durch Ihren Anruf zu stören? Ein wohlanständiges Haus dürfte zu keiner Tages- oder Nachtzeit gestört werden können. Sie sind ein unverschämter junger Dachs, Sir. Das haben Sie mir schon des Öfteren mitgeteilt, Sir. Ein unverschämter junger Dachs, Sir. Sagen Sie mir, wann Sie Geburtstag haben und ich schenke Ihnen ein neues Epitheton. Ich dachte, wir hätten das Glück, Sie an Paris losgeworden zu sein. Das haben Sie auch, aber ich bin zurückgekommen. Vorübergehend. Das erste erfreuliche Wort, das Sie bis jetzt gesagt haben. Wohnt Dorothy noch bei Ihnen? Oder ist sie inzwischen anderswo glücklich geworden? Nein, sie befindet sich noch immer, darf ich mit Freude feststellen, in meinem Hause. Und sieht seltener und seltener Zigeuner von zweifelhaftem Ruf wie Sie. Sagen Sie ihr bitte, dass ich angerufen habe, ja? Ich werde nichts dergleichen tun. Und ob Sie es tun werden. Sie können der Versuchung ja gar nicht widerstehen, Sie viktorianisches Fossil, Sie. Haben Sie hier, Sir? Er war absolut eine Figur aus dem Barrett von der Wimpole Street. Aber ich wusste, was ich sagte. Er würde ihr meinen Anruf in einem langen Vortrag verabreichen, von dem sie nur das Wichtigste glauben, nein, sich glauben würde, um mich sodann bestimmt zu finden. Die Straßen waren jetzt bare Geometrie. Und mangels anderen möglichen Ziels marschierte ich nach Hause, um in der Wohnung wen vorzufinden? Meinen Freund, den Inspektor. Und wie geht's uns, Mr. Maxon? Wenn Sie Ihr ständiger Gast werden wollen, Inspektor, müssen Sie mich heiraten. Ich stelle es mir nicht als großes Vergnügen vor, mit Ihnen verheiratet zu sein. Was ist denn das schon wieder für eine mysteriöse Äußerung? Wir haben zwei Männer in der Armstrong-Sache hops genommen. Nur zwei Männer? Und einen Knaben. Haben Sie gesprochen? Oh, über die interessantesten Themen. Sie einschließlich. Aha. Ich frage mich, ob Sie nicht besser nach Frankreich zurückkehren, ehe Sie hier noch mehr Unheil anrichten. Habe ich Ihnen nicht gesagt, Inspektor? Das Unheil war schon längst provoziert. Ja, aber Sie haben keinen Finger gerührt, um es aufzuhalten. Was hätte ich tun können? Ich verstehe inzwischen, warum Sie sich bei Armstrong als Mr. Nemesis angemeldet haben. So. Weil Sie wussten, was ihm bevorstand. Ich habe ihn gewarnt. Was haben Sie ihm gesagt? Ich habe ihm gesagt, dass Sandra Bailey sich umgebracht habe und dass er sich auf bösesten Zorris gefasst machen müsse. Aber Sie haben ihm nicht gesagt, dass die drei hinter ihm her waren. Hätte ich ihm gleich Fotografien mitbringen sollen? Mann, diese Arroganz, Sie bilden sich ein, Sie stehen über dem Gesetz, wie? Irrtum. Ich bilde mir höchstens ein, dass Gerechtigkeit über dem Gesetz steht. Gerechtigkeit? Armstrong war verantwortlich für den Tod des Mädchens, nie wäre er belangt worden dafür. Zufällig wurde er es. Ich denke, ihr Polizisten seid für den Grundsatz Leben um Leben. Sie sollte man nicht frei herumlaufen lassen, Maxon. Oh. Wir haben beide einen langen Tag hinter uns, Inspektor. Ich bin noch nicht fertig. Das heißt? Ich habe den Wagen unten. Wo fahren wir hin? Ein Stück aufs Land. Um die Zeit? Der Wetterbericht sagt, eine klare Nacht und ein strahlender Morgen. Und warum der Ausflug? Ich glaube, wir haben Ihre Frau gefunden. Das Cottage stand etwas abseits. In der Morgendämmerung wirkte es lächerlich, geduckt und wie in Angst vor allem, was die Straße bringt. Ein abstoßend hässliches Haus, eine Warze, eine Steinwarze auf dem liebreichen Antlitz des Landes. Vandalen hatten hier gehaust. Die Fenster waren Sterne, definiert durch Scherbenzacken. Der alte Ofen war entzwei, als hätte der Blitz eingeschlagen. Über das Ofenrohr schien eine Elefantenherde hinweggetrampelt zu sein. Überall leere Büchsen und an den Wänden Inschriften und Suppenreste. In der Mitte des Schlachtfeldes war Platz freigeräumt für ein paar Bretter auf Böcken. Darauf lag etwas. Mit einer Plane bedeckt. Maxon, Sie müssen wissen... Bringen wir es hinter uns. Schon, aber Sie müssen wissen... Deswegen sind wir doch wohl hergefahren, oder? Ja. Also gut. Den Tod im Wasser fürchten. So heißt es doch, oder? Den Tod im Wasser fürchten. Maxon. Jetzt weiß ich, was gemeint ist damit. Jetzt weiß ich es. Mr. Maxon, Können Sie die Leiche identifizieren? Ja. Ist es die Leiche Ihrer Frau, Julia Maxton? Ja, sie ist es. Julia war 3 Monate lang im Wasser gewesen. Wir gingen zum Wagen zurück und fuhren ab. Aber nicht Glasgow-wärts. Wortlos Gesicht war düster. Er sagte nichts, aber man spürte, dass er, naja, ich weiß keinen anderen Ausdruck, litt. Das ist die Straße zum Hotel, nicht wahr? Ja. Ja, ich glaube, wir können beide etwas vertragen. Das auch. Aber ich habe dort auch etwas zu erledigen. Sie gewöhnen sich nicht daran, was? Nein. Sie haben Tag ein, Tag aus damit zu tun und doch geht es Ihnen immer wieder an die Nieren. Ich habe eine hoffnungslose Achtung vor dem Leben. Julia ertrunken. Das ist schon absurd. Warum? Sie konnte schwimmen wie ein Fisch. Und war stolz darauf. Sie gehörte zu den Leuten, die mit ihrer Unsportlichkeit kokettieren, aber nur, weil sie in einem Sport hervorragend sind. Und trotzdem ertrank sie. Ah, da vorne ist das Hotel. Ich werde mehr oder weniger den Rest des Tages hier zu tun haben. Ich lasse Sie nachher zurückfahren. Sie werden Ihrer Schwiegermutter Bescheid sagen wollen. Ja. Das wird kein Vergnügen. Er trug die Kleidung, die nur Wildhüter und Jäger tragen. Ein Hund saß anbetend zu seinen Füßen und auf der Bank lag die Tasche der Jagd. In der Ecke stand sorgfältig geparkt sein Schießeisen. Er war schlank und rank und hatte helle, feste Augen. Eine zeitlose Erscheinung. Da bist du ja wieder. Da bin ich. Wie geht's dir, Bob? Bestens, danke. Bestens. Noch wie immer hier? Jawohl. Ja, bediene dich selbst. Danke. Neuer Hund, den du da hast, was? Bess. Sehr brav. Aber sag's ihr nicht. Dann steigt sie zu Kopf, oder wie? Hier, Bob. Danke. Zum Wohl. Zum Wohl. Hast du sie gefunden, Bob? Komm, trinken wir einen. Hast du? Ja. Wo hast du sie gefunden, Bob? Am Sodgers Rock. Hast du sie erkannt? Schon. Wie bist du denn an dein Telefon gekommen? In der Försterei oben. Gute Viertelstunde Weg, was? Nicht ganz. Hast du ihnen gesagt, dass du glaubst, es ist Julia? Ja. Verrückte Welt. Ist es. Bist du noch immer der schnellste Schütze in der ganzen Gegend? Weißt du noch? Wer hätte es nie vergessen. Ja, das waren noch Zeiten. Ja, mit dir und ihr und... Sarah, kannst du es ruhig sagen, Bob? Mann, Johnny. Hast du sie noch viel gesehen, nachdem ich weg war? Nein, es ist lang leer gestanden, das Cottage. Ich habe immer mal nachgeschaut, wenn ich vorbeikam. Aber dann ist sie wieder öfter gekommen, eine Zeit lang. War wie immer, Julia. Aber die Leute, die sie herbrachte, die konnte ich nicht leiden. Das waren vielleicht die Leute, die sie schon immer lieber hatte. Nein, Johnny. Das ist ein Irrtum, meine ich. Ja? War mal ganz unheimlich, vor einem Jahr sowas. Wilderer haben sich da rumgetrieben im Revier. Und ich bin losgezogen in der Vollmondnacht. Und plötzlich höre ich was und schleiche mich ran. Und dann